Sehr weit von hier, begann Bastian, gibt es ein Land, das heißt Morgul oder das Land des kalten Feuers, weil dort die Flammen kälter sind als Eis. Wie ihr dieses Land finden könnt, kann ich euch nicht sagen. Ihr müsst es selbst herausfinden. Mitten in diesem Land gibt es einen versteinerten Wald mit Namen Vodgabai. Und wiederum mitten in diesem versteinerten Wald steht die bleierne Burg Raga. Sie ist von 3 Burggräben umgeben. Im ersten fließt grünes Gift, im zweiten rauchende Salpetersäure und im dritten wimmeln Skorpione so groß wie eure Füße. Es gibt keine Brücken und Stege hinüber, denn der Herr, der in der bleiernen Burg Raga herrscht, ist jenes geflügelte Ungeheuer namens Smerg. Seine Flügel sind aus schleimiger Haut und haben eine Spannweite von 32 Metern. Wenn er nicht fliegt, steht er aufrecht wie ein riesiges Känguru. Sein Leib gleicht dem einer räudigen Ratte, aber sein Schwanz ist der eines Skorpions. Selbst die leichteste Berührung mit dem Giftstachel ist absolut tödlich. Seinen langen Hals kann er einziehen wie eine Schnecke ihre Fühler, und obendrauf sitzen 3 Köpfe. Einer ist groß und gleicht dem Kopf eines Krokodils. Aus diesem Maul kann er eisiges Feuer speien, aber dort, wo beim Krokodil die Augen sind, hat er 2 Auswüchse, die noch einmal Köpfe sind. Der rechte sieht aus wie der eines alten Mannes, mit ihm kann er hören und sehen. Zum Sprechen aber hat er den linken, der wie das schrumpelige Gesicht eines alten Weibes aussieht. Bei dieser Beschreibung war Held Hündrik etwas blass geworden. »Wie war der Name?« »Smerg. Er treibt sein Unwesen schon seit 1000 Jahren, denn das ist sein Alter. Immer wieder raubt er eine schöne Jungfrau, die ihm dann den Haushalt führen muss bis ans Ende ihrer Tage. Wenn sie gestorben ist, raubt er eine neue.« »Wieso hab ich davon nie gehört?« Smerg kann unvorstellbar weit und schnell fliegen. Bisher hat er sich immer andere Länder Phantasiens für seine Raubzüge ausgesucht, und dann kommt es ja auch nur in jedem halben Jahrhundert einmal vor. Und niemand hat bisher je eine Gefangene befreit? Nein, dazu bedarf es eines ganz einmaligen Helden. Bei diesen Worten röteten sich Held Hünriks Wangen wieder. »Hat Smerg eine verwundbare Stelle?« fragte er fachmännisch. »Ah«, antwortete Bastian, »das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Im Keller der Burg Raga liegt ein bleiernes Beil, die einzige Waffe, mit der man ihn töten kann. Man muss ihm damit die beiden kleineren Köpfe abhauen.